Was sind europäische Werte? Die Risikoprämie oder Leute von den Demos wegknüppeln, Tränengas in die Leute reinschießen? Was sind europäische Werte eigentlich? Was ist das? Billiglöhne. Niemandsland ist eine Sendung für Leute in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten euch aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Guten Morgen, es ist Samstag. Ein neues Niemandsland beginnt. Aber keine Angst, das ist nicht Karneval, sondern wir befinden uns mitten im heißen Monat August. Hier in Barcelona, in der gräflichen Hauptstadt Kataloniens. Ein Tag, der verspricht, absolut schwül zu werden. Gefühlte 38 Grad. Willkommen zu einer weiteren Sendung des Niemandsland-Sommerprogramms bei Contrabanda FM. Der Monat August ist ja immer ein ganz besonderer Monat hier in Barcelona, hier in der Stadt. Früher, ich weiß noch, vor vielen Jahren, als ich in diese Stadt kam, war im Sommer alles zu, alles geschlossen. Die Leute waren weg. Am Meer, die es sich leisten konnten, weiter weg. Aber die Stadt war wie ausgestorben. Jetzt natürlich, durch den Tourismusboom der letzten 20 Jahre, ist das Zentrum von Barcelona durchweg gleich hoch, gleich dicht Tourismus bevölkert, während die Einheimischen sich doch der Tradition nach, zumindest wenn sie es sich leisten können, wie gesagt, jetzt besonders bei der Krise, in die Sommerfrische bzw. in Küstennähe ans Meer zurückziehen, den Sommer über. August, da gibt es einiges zu begehen an Gedenk- und Feiertagen. Ich habe hier den Reclams Literaturkalender 2012 vor mir und habe die Seite August 2012 aufgeschlagen. Und da sehen wir, am 2. August feierte Frau Isabel Allende ihren 70. Geburtstag. Die wurde nämlich 1942 in Lima geboren. Aber der absolute Star natürlich im Monat August, Am 9. wäre sein 50. Todestag gewesen, Hermann Hesse, der 1877 in Calw in Württemberg geborene Schriftsteller und Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger, 1962 in Montagnola im Tessin gestorben. Hermann Hesse, in den Medien, im Spiegel, in der ARD, im Stern, in den Massenmedien, Fernsehen und Funk, gefeiert Hermann Hesse. Für Generationen von Lesern war und ist Hermann Hesse immer noch Wegweiser und Orientierungshilfe. Vor allem jugendlichen Lesern erscheint er bis heute als einer, der genau weiß, wo es lang geht. Wer natürlich näher hinguckt, sieht, dass das auch nicht der Fall ist. Tatsächlich sind Selbst- und Wegfindung die großen Themen des Schriftstellers Hermann Hesse. Die manifestieren sich besonders in seinen Romanen Siddhartha und Der Steppenwolf, viel gelesen von Generationen. Am 10. August, Jorge Amado, der brasilianische Schriftsteller, würde seinen 100. Geburtstag begehen, wenn er noch leben würde. Der ist aber 2001 in Itabuna gestorben. Am 14. August beging man den 100. Geburtstag des Schriftstellers Erwin Strittmatter. Natürlich ein bisschen ins Gespräch gekommen die letzten Wochen rund um seinen Geburtstag, den Rummel, dass er doch gar nicht so antifaschistisch gewesen sein sollte und im Kommunismus war auch alles nicht so toll, wie es sein sollte und in seiner Beziehung und so weiter. Jedenfalls, Erwin Strittmatter, Arbeiterschriftsteller, 1912 in Spremberg in der Niederlausitz geboren und im Schulzenhof bei Dolgow in Brandenburg 1994 gestorben. Dann am 17. gestern der 80. Geburtstag von Vidyadha Suraiprasad Naipaul. 80. Geburtstag. 1932 in Chaguanas in Trinidad geboren. Ein Nobelpreisträger auch, britischer bzw. englischer Zunge. Musik. 80. Geburtstag von Jean-Jacques Sempé. 17.08.1932 in Bordeaux geboren. Sempé ist bestimmt allen ein Begriff durch seine süßen, kleinen, witzigen Zeichnungen des Petit Nicolas. C'est drôlement pas juste, c'est vrai quoi à la fin. Der kleine Nicolas, die wohl wichtigste Figur, der kleine Nick, die wichtigste Figur des Zeichners und Schriftstellers Sempé. Dann heute hätte der Schriftsteller Alain Robbe-Grier seinen 90. Geburtstag. Der ist nämlich am 18.02.2008 in Cannes gestorben. Dann habe ich hier einen Satz von einer Frau, die ebenfalls in diesem Monat August ihren 70. Todestag begehen würde, beziehungsweise sie würde den nicht begehen, sondern wir begehen den. Ein kleiner linguistischer Ausrutscher. Irene Nemirovsky. Die Schriftstellerin wurde 1903 in Kiew geboren und wurde 1942 an einem 17.08. im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von den Nazis ermordet. Mein Mann ist in der Bank, er arbeitet wie jeder Mann vormittags und nachmittags. Was tut eine Frau unterdessen? Sie klappert die Läden ab, geht zu Anproben, achtet auf die Mode. Stattdessen schreibe ich. Wo ist der Zeitverlust? Es gibt keinen. Mein Mann kommt nach Hause, ich höre mit meiner Arbeit auf. Von diesem Moment an bin ich die Ehefrau und sonst nichts. Dank dieser Verbindung meiner Arbeitszeit mit meiner Zeit als Ehefrau gelange ich zu einem vollkommenen Gleichgewicht. Irene Nemirovsky. Laut ihres Ehevertrags mit Michel Epstein 1926 durfte die französische, heute endlich wiederentdeckte Autorin Irene Nemirovsky, wir sehen hier ein Foto im Literaturkalender von ihr, bei einem Ausflug mit ihrem Mann nach Fontainebleau Ende 1920, Eine schöne junge Frau. Abends sogar noch eine halbe Stunde schreiben, jawohl. 1942 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Ihr Mann erlitt dasselbe Schicksal. Er hatte gehofft, sie im Lager wiederzufinden. Und als letzte Geburtstagskandidatin bzw. Gedenktagskandidatin aus dem Reklam-Literaturkalender für 2012, für den Monat August 2012. Da habe ich hier auf meiner Liste stehen Frau Undine Gründer. Die hätte ihren 60. Geburtstag gefeiert. Die ist nämlich 2002 in Paris gestorben und 1952 in Köln geboren. Thank you. eins mit sich selbst sein, wer hätte das nicht gerne? Hermann Hesse hat es auch nicht geschafft. Steppenwolf ist ja nicht nur nicht eins mit sich selbst, sondern er ist vielfach uneins mit sich selbst. Niemandsland, Kontrabande FM, 91.4, ein schwüler Samstag in der Hauptstadt Kataloniens. Wir sind hier im Studio live heute. Nach zwei Wochen Pause, nach zwei Wochen Sommerurlaubspause, wo hier ein Band lief, eine Aufzeichnung. Zu uns mit Licht, mit Duft und Farbe spricht die Blume, mit Wolken, Schnee und Regen spricht die Luft. Es lebt im Heiligtume der Welt ein unstillbarer Drang, der Dinge Stummheit zu durchbrechen, in Wort, Gebärde, Farbe, Klang des Seins Geheimnis auszusprechen. Hier strömt der Künste Lichterquell, es ringt nach Wort, nach Offenbarung, nach Geist die Welt und kündet hell aus Menschenlippen ewige Erfahrung. Nach Sprache sehnt sich alles Leben, in Wort und Zahl, in Farbe, Linie, Ton. Beschwört sich unser dumpfes Streben und baut des Sinnes immer höheren Thron. Das Worte wendet, nach innen sich der Schöpfung Bau, der stets beginnt und niemals endet. Und wo sich Wort und Ton gesellt, wo Lied erklingt, Kunst sich entfaltet, wird jedes Mal der Sinn der Welt, des ganzen Daseins neu gestaltet. Und jedes Lied und jedes Buch und jedes Bild ist ein Enthüllen, ein neuer, tausendster Versuch, des Lebens Einheit zu erfüllen. In diese Einheit einzugehen, lockt euch die Dichtung, die Musik. der Schöpfung Vielfalt zu verstehen, genügt ein einziger Spiegelblick. Was uns Verworrenes begegnet, wird klar und einfach im Gedicht. Die Blume lacht, die Wolke regnet, die Welt hat Sinn, das Stumme spricht. Verworrenes begegnet, wird klar und einfach im Gedicht. Die Blume lacht, die Wolke regnet, die Welt hat Sinn, das Stumme spricht. في برنامج نيمانسلاند. كنتمنى هذا البرنامج يعجبكم. نيمانسلاند صوت الحرية. Heilige Maria, Jungfrau, mach Putin weg, mach Putin weg, mach Putin weg. Das ist die Botschaft aus dem Pussy Riot Punk Gebet, das die jungen Damen in einer Kirche in Moskau, in einer orthodoxen Kirche in Moskau, abgehalten haben. Der Prozess gegen die Frauen von Pussy Riot ist der vorläufige Höhepunkt einer zumindest im Westen so interpretierten Hexenjagd auf Oppositionelle in Russland. Präsident Putin setzt auf einen Unterdrückungsstaat nach altem Muster. Nicht nur er, das machen viele andere auch, aber nun ist er halt mal im Zielfernrohr der Weltöffentlichkeit und natürlich auch im Sommerloch 2012. Am vergangenen Mittwoch ist nun Natascha Dolokonikova, deren Stimme aus dem Käfig dringt, vor Gericht erschienen. Eine Studentin von 22 Jahren, gemeinsam mit zwei Mitstreiterinnen von der feministischen Punkrock-Gruppe Pussy Riot, angeklagt des Rauditums. Das kennt man aus dem Sprachgebrauch der früheren DDR. Rauditum. Den Frauen drohen, wenn das Urteil gesprochen wird, bis zu 3 Jahren Haft. Der Gegenstand der Anklage ist dokumentiert. Videoaufnahmen zeigen die mit wollenen Sturmhauben maskierten Musikerinnen, wie sie am 21. Februar 2012 vor der Ikonenwand der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale eine Performance hinlegen, in deren Verlauf unter anderem die Sätze fallen: Mutter Gottes, heilige Jungfrau, verjag Putin. Scheiße, scheiße, Gottes Scheiße. Und der Patriarch glaubt an Putin, der Schweinehund sollte lieber an Gott glauben. Ja, das Ganze erinnert ein bisschen an Punk-Weihnachten der Toten Hosen in einer Kirche irgendwo im Bayerischen, damals eingespielt. Weihnachtslieder, wo der Weihnachtsmann betrunken vor dem Altar herumtorkelt oder wo Nikolaus sich eine Spur Schnee legt und die in die Nasenlöcher einsaugt. Solche Geschichten werden in Russland mittlerweile als Politikum betrachtet, in Bayern übrigens auch. Bayerische Politiker haben damals das Verbot der Toten Hosen gefordert. Die Kirche wurde praktisch wieder neu eingeweiht. Es kam extra ein Exorzist aus Rom, aus dem Vatikan eingeflogen und hat dann die Kirche sozusagen exorziert, den Satan aus der Kirche vertrieben, den Punk-Weihnachts-Satan daraus gejagt. Und etwas Ähnliches passiert nun im Putin-geplagten Russland. Putin ist natürlich diese ideale Mischung, die für die Herrschenden so toll ist, die Mischung aus stalinistischem Unterdrückungsapparat und kapitalistischem Brutalo-Turbo-Laissez-faire. Diese Mischung ist tödlich. Wir erleben sie im Moment in China, wir erleben sie wahrscheinlich in Russland und hier ist sie auch auf vollem Marsch voraus. Ein Unterdrückungsstaat, turbokapitalistisch, mit stalinistischen bzw. faschistoiden Unterdrückungsstrukturen sehr stark, immer stärker durchsetzt. Was man nun in Russland, in Putin-Russland anklagt, das kann man hier längst auch überall finden in unserem glorreichen Westen. Doch bleiben wir bei Putin, bleiben wir bei den Pussy Riots. Hybris oder Herzenssache, fragt der Spiegel. Um was geht es wirklich im Bezirksgericht am Moskwa-Ufer, wenn unter den Augen der Weltöffentlichkeit das Urteil über die Pussy Riot-Frauen gefällt wird? Die einen sagen, es geht um eine bloße Pflegelei aufmüpfiger Regimegegnerinnen, die in Russland wenig Zustimmung geerntet hätten, wäre da nicht die Reaktion der Machthaber gewesen. Eine 5,5-monatige Untersuchungshaft für die Beschuldigten, unter ihnen zwei junge Mütter. Andere sagen, es geht um einen Fall, der das ganze System Putin der Lächerlichkeit preisgibt. Wir haben das Video gerade hier eingespielt, beziehungsweise das Audio des Videos. Ja, man sieht die jungen Mädels da in ihren Wollmützen, in ihren Strickmützen mit kurzen Röcken vor dem orthodoxen Altar rumtanzen und formelhaft ihren noch nicht mal guten Punk-Song, aber wir finden das natürlich toll, dass sie sowas machen, aber ihren noch nicht mal gut gespielten Punk-Song herausschreien. Hunderttausendfach ist dieses Video vom Auftritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale angeklickt worden. Millionenfach werden nun die Bilder von der Brandrede der Studentin Tolokonikova gegen den Putin-Staat abgerufen. Schon jetzt, führt der Spiegel weiter aus, schon jetzt haben die schöne junge Frau und ihre Gefährtinnen mehr erreicht als viele der im Widerstand gegen Putin gealterten Oppositionsführer und kritischen Kulturschaffenden. Die Punkerinnen stehen simplen Botschaften zum Trotz mit ihren Gesichtern für ein Russland, das die Nase voll hat von Rechtswillkür, Gängelung und korrupten Eliten. Putin wurde ja mal im Westen gefeiert als der Garant einer Stabilität, einer, der das Land öffnete und Putin der große Freund von Gerhard Schröder, Putin der große Freund des Westens, Putin sagt Ja zum Jugoslawienkrieg, Putin sagt Ja zu diesem und zu jenem, die Russen weigern sich nicht mehr, dass Libyen wegbombardiert wird und so weiter und so weiter. Seit Putin gesagt hat, Schluss, Syrien wird nicht bombardiert und seit Russland wieder zumindest teilweise zu einer alten Größe zurückzukehren versucht, ist das Verhältnis automatisch schon wieder angespannt. Dann pickt man sich natürlich hier im Westen die Pussy Riots raus. Wir finden das toll, ich wiederhole nochmal, wir sind immer für Punk-Weihnachten und Punk-Randale in heuchlerischen, von Schweinepriestern geleiteten Institutionen, die sie Kirche nennen, die aber voll sind mit raffgierigen alten Männern und Päderasten. Gegen diese Institutionen sind wir natürlich immer, nur dass sich die westlichen Medien jetzt so warmherzig dieser Pussy Riot-Sache annehmen, das ist auch schon wieder immer ein bisschen verdächtig. Das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Wer erinnert sich nicht an Putins von den Abgeordneten stehend beklatschte Rede im Deutschen Bundestag am 25. September 2001? Da näherte er die Erwartung, der perfekt deutsch sprechende ehemalige KGB-Offizier werde Russland modernisieren und für europäische Werte eintreten. Was sind europäische Werte? Die Risikoprämie oder Leute von den Demos wegknüppeln, Tränengas in die Leute reinschießen? Was sind europäische Werte eigentlich? Was ist das? Billiglöhne, Was sind europäische Werte? Das wird so gesagt hier im Spiegel. Solche Illusionen kulminierten in einer Einschätzung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, der seinem Moskauer Freund im November 2004 bestätigte, ein lupenreiner Demokrat zu sein. Das sagte Gerhard Schröder über seinen Dudes-Freund Putin. Inzwischen hat Putin seine deutschen Freunde enttäuscht. Musste sie enttäuschen. Sie hatten nicht wahrhaben wollen, dass Russland sich nach wie vor als eigenständige Macht zwischen Europa und Asien begreift. Dass 500 Jahre autoritäre Regierungen unter Zaren und Kommunisten nicht über Nacht abzuschütteln sind. Und Vorbehalte gegenüber dem Westen nicht einfach deshalb verschwinden, weil Russen gern Coca-Cola trinken und Designertaschen von Yves Saint Laurent tragen. Eine Solidaritätswelle mit den Pussy Riots gibt es bei deutschen Künstlern, Intellektuellen, besonders aber auch bei Rock- und Punkmusikern. Da haben wir zuerst mal den Altmeister Udo Lindenberg, der ist 66. Unser Sänger Lindenberg sagt, Meinungsfreiheit in der Kunst und überhaupt, come on, Gaspardinga Putin, dir als lupenreinen Demokraten, habe ich schon mal irgendwo gehört, müsste das doch eigentlich gut gefallen. Lass die Frauen frei. Pussy Riot, die Bühne für unser gemeinsames Konzert ist angerichtet. Jo, Lindenberg bietet den direkt ein gemeinsames Konzert an. Dann haben wir hier Schorsch Kamerun, 49, Sänger, Autor, Regisseur. Für mich ist das wirklich beeindruckendste, dass sich da drei Frauen in die Gefahr begeben, für 3 Jahre in den Knast zu gehen und das, was sie tun, trotzdem mit einem Hochgefühl tun. Man merkt ihren klugen Auftritten die freudige Erkenntnis darüber an, dass es nichts zurückzunehmen gibt. Sie leisten Widerstand, weil alles andere nur Elend bedeuten kann. Bei uns funktioniert so ein simpler punkiger Gestus natürlich längst nicht mehr. In Russland dagegen ist der ästhetisch provozierende Kampf für mehr Freiheit ein sinnvoller Lebensentwurf. Das macht mich fast ein bisschen neidisch, auch wenn ich selbst nicht in den Knast gesteckt werden möchte. Schorsch Kamerun, 49, Sänger. Auch Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Theater- und Filmregisseure und Regisseurinnen äußern sich solidarisch zu den Pussy Riots-Geschichten. In Moskau sitzen 3 junge Musikerinnen im Schaukasten eines politischen Schauprozesses, das sagt Thea Dorn, die 42 und Autorin. Derweil tritt Putin beim olympischen Schaulaufen in London als jovialer Patriarch auf, der das Gericht um ein mildes Urteil bittet. 3 weitere Goldmedaillen für Russland in den Disziplinen Demokratieverachtung, Abgeschmacktheit und Zynismus. Leander Hausmann, 53, Theater- und Filmregisseur, sagt, wer die Kunst angreift, indem er sie vor Gericht stellt, schafft sich selbst ab. Das war schon immer so und im Falle Putin wird es auch so sein und das ist auch irgendwie beruhigend. Beruhigend, dass die Tyrannen, die die Kunst abschaffen, sich auch damit gleich selber abschaffen. Das ist das Beruhigende. Wolfgang Niedecken, 61, Sänger der Kölsch-Rockgruppe Bab, sagt, die jungen Frauen wussten, dass ihre Aktion in Putins Russland herbe Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ihr Mut ist daher absolut bewundernswert. Dass sie jetzt für 3 Jahre ins Gefängnis sollen, ist trotzdem ein Skandal. Es macht mir Angst, wie eng Kirche und Staat in Putins Russland inzwischen verwoben sind. Das ist eine besondere Form des Putinismus. Was Putin in Russland treibt, ist eine Aneinanderreihung von Unmöglichkeiten. Leider unterscheidet sich die Unerbittlichkeit der orthodoxen Kirche im Umgang mit Pussy Riot nicht groß von jener der katholischen Kirche. Mal angenommen, die 3 Damen hätten eine ähnliche Performance im Kölner Dom gemacht. Der Kölner Kardinal Meißner wäre ebenfalls im Dreieck gesprungen. Gut, dass bei uns Kirche und Staat zweierlei sind. Wolfgang Niedecken, Rocksänger von BAP. Marius Müller-Westernhagen, 63, Rockmusiker, eingangs gespielt hier in Niemandsland, das erste Lied war von ihm, sagt, wenn Kunst dazu führt, dass vermeintlich lupenreine Demokraten ihre despotische Fratze zeigen, hat sie ihren Zweck erfüllt. Freiheit für Pussy Riot. Zitieren wir noch 2 Frauen, 2 Autorinnen. Julia C., Die ist relativ jung, 38, die sagt, es ist eine Schmierenkomödie. Erst wird ein Schauprozess von unvergleichlicher Härte gegen die drei Musikerinnen inszeniert. Dann bittet Papa Putin das Gericht, das ohnehin unter seiner Fuchtel steht, medienwirksam um ein mildes Urteil. Die Frauen hätten ihre Lektion bereits gelernt, so die Verlautbarung des pädagogisch gestimmten Pseudodemokraten. Was ist los mit einem System, das eine harmlose Protestaktion nicht aushalten kann? Ist Russland wirklich so schwach? Julia C. Dann Monika Maron, 71, Schriftstellerin. Sie sagt, der Prozess offenbart die unheimliche Verbindung zwischen Politik und Orthodoxie in Russland, die übrigens bis nach Deutschland reicht. Die in Moskau geborene Autorin Sonja Margolina beschreibt genau das anschaulich in ihrem unlängst erschienenen Kriminalroman Brandgeruch. Und mein Kollege Martin Mosebach sollte vielleicht seinen Wunsch, die deutschen Blasphemiegesetze unerbittlich anzuwenden, angesichts dieses Moskauer Schauprozesses doch noch einmal überdenken. Некоторое время тому назад, по инициативе тогдашнего президента, а ныне избранного президента Владимира Владимировича Путина, несмотря на сопротивление тех, кто не желал этого, величайшая святыня земли русской, этого не признает. Скажите, пожалуйста, вы в 2011 году получили вид на жительство, в Канаде? Нет, не так. Не получали? Нет, я была в Канаде, и я имею право на это, но я не получала вид на жительство. А как же вы были в Канаде? Как я была в Канаде по визе? Никакого вида на жительство у вас? У меня нет вида на жительство, я не собираюсь пока уезжать с России. Я посмотрю еще, да. Я пока буду бороться. Вот этот виза у нас. Следователь Артем Радченков ведет это дело. Это документы, которые указывают о подозрении. Et gonflée, elle jette des rayons blafards. La lumière se brise, la vitre se brise, se brise et s'est brisée. Ne jetez pas la lumière, mais les verres vides à l'arrière. Comme toi et ta scie, un vieil enquille, тобі на блага, є не коне базонко, arrivé à leur quota. Une petite boulotte danse en foxtrot tranquille avec un homme qui lui est étranger, qui pleure dans son giron ronceler et pleure. Chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Согласен с политикой правящего режима. Почему решили именно Хабста спросить? Почему в русскую церковь, не в синагогу, не в мечеть? Я ничего не решала. Я могу только предположить, почему эта группа туда пошла. Предположите, пожалуйста. Вы смотрели по телевизору, где происходили пасхальные богослужения? Это главный храм, который символизирует между собой, символизирует собой слияние церкви, государства. Это ненормальная вещь. Вы решили прийти? Они решили. Они решили? Да. Пока так это сами решили. Я считаю, что они молодцы. Молодцы? Конечно, потому что патриарх стоит на этом месте. И это место должно быть занято женщинами, ведь они же феминистки. Я, как участница патриарха, считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амбон – это место для женщины. Потому что это не греховное создание. И 20 век – это был век женской эмансипации и приобретения женщины своих прав. Kannst du auch Kopf stehen? falschen Taten ist der Himmel schwer wie Blei. All die Fragen irren durch dein inneres Labyrinth. Du hörst sie sagen, das klappt nie, hör gar nicht hin. Dieses Leben hat so viel zu geben und nur du gibst ihm den Sinn. Lieb deine Träume, dann gehört dir Liebe. Du weißt ganz alleine, was dir gefällt. Du musst kein Sieger sein, mach dich nie wieder. Du fliege, dann stell dich gegen den Wind. Du kannst die Schatten besiegen, weil die Sterne dir viel näher sind. Und am Ende der Mauer geht es weiter, wenn du springst. Jeder Tag, jede Stunde kann dir so viel geben und nur du gibst ihr den Sinn. Leb deine Träume, dann gehört dir Liebe. Du weißt ganz alleine, was dir gefällt. Du musst kein Sieger sein, mach dich nie wieder klein. Leb deine Träume, dann gehört dir Liebe. Du weißt ganz alleine, was dir gefällt. Gegeben für die Pussy Riots. 2 Jahre Gefängnis für das Punkkonzert in einer orthodoxen Kirche. Ein unglaubliches Urteil, ein unglaubliches Manifest der Intoleranz eines Staates, der sich selber als demokratisch bezeichnet. Da kann man nur sagen, ha ha ha. Armes Russland, hässliches Russland, dumme orthodoxe Kirche, dumme Gerichte, hässlicher, schmutziger Putin. Durch die Heftigkeit der Reaktion auf den Auftritt in der Kirche wird deutlich, wie groß die Schwäche und die Angst Putins sein müssen. Man will ein Exempel statuieren, welches eine derart abschreckende Wirkung erzielt, dass Nachahmer gewarnt sind und der Protest gegen ein undemokratisches Russland keine Fanfare bekommt. Das Gegenteil findet statt. Jetzt ärgert sich Putin bestimmt schon und verwünscht den Moment, als er Bestrafung forderte, ganz gleich, wie listig er versucht, ihr Ausmaß in der Öffentlichkeit jetzt zu relativieren. Ohne Gesichtsverlust kommt er da nicht raus. Und wenn er aber weitermacht, wird diese Farce gegen die Freiheit ein schmerzhafter Bumerang für ihn. Und er muss den Scheiterhaufen anzünden, auf den Jeanne d'Arc ihren Mut in der Geschichte einbrennt. Freiheit für die Aufruhrmösen, denn Lieder können die Welt verändern. Aufruhrmösen, dieses Wort hat Matthias Hartmann geprägt, der ist 49 und Regisseur und Intendant des Wiener Burgtheaters. Naja, auch eine aufmüpfige Institution, das Wiener Burgtheater. Ein schönes Foto ist hier auf der Homepage der ARD zu sehen. Da sieht man eine junge Frau mit einer Feministenfahne. Man sieht das Feministenzeichen mit der Faust vor lila Hintergrund. Die Frau schwingt diese Fahne mit einer Pussy Riot-Wollmütze, wo man nur Ohren und Nase sieht, Augen und Nase sieht, vom Balkon eines Gebäudes in der Nähe des Moskauer Gerichts, das das Urteil gegen die russische Punkband Pussy Riot gesprochen hat, schwingt eine Frau eine Flagge mit dem Symbol der feministischen internationalen Bewegung. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Samstag, 18. August 2012, die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einem Zitat. Es gibt kein Asylrecht für das große Geld. Das sagt Linksparteichef Bernd Rixinger im Interview mit der Zeitung Die Welt zur Debatte um das Steuerabkommen mit der Schweiz, das eine Quasi-Amnestie für Steuerhinterzieher beinhaltet. Asylrecht für das große Geld. Asylrecht für die Diebe, die den Staat beklauen und dann dafür noch belohnt werden wollen. Pfui Teufel. Dann ist die Topmeldung des heutigen Samstag natürlich die abgeschossene Verfassung. Militärische Einsätze der Bundeswehr im Inneren sind auch in Friedenszeiten nicht mehr ausgeschlossen. Was bisher ein Tabu war, ist jetzt schmutzige Realität geworden. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer gestern verkündeten Entscheidung das bisherige Verbot zur Abwehr von Katastrophen, so heißt das offiziell, ein Gummiparagraf, militärische Waffen einzusetzen, gekippt. Hardliner unter den Sicherheitspolitikern haben jetzt Oberwasser, um weitere Bundeswehreinsätze etwa zur angeblichen Terrorismusbekämpfung in die Wege zu leiten. Das Gesamtplenum hob die bisherige Linie des ersten Senats auf. Die Bundeswehr dürfte zur Unglücksabwehr, so heißt das, im Inland keine typisch militärischen Waffen anwenden. Das Grundgesetz zwingt nicht zu einer angesichts heutiger Bedrohungslagen nicht mehr zweckgerechten Auslegung, so die Richter. Militärische Waffen könnten in Katastrophensituationen unter engen Voraussetzungen durchaus verwendet werden. Wie eng diese sein müssen, darüber wird mit Sicherheit ein lang anhaltender Streit ausbrechen, denn das Gericht selbst nennt keine präzisen Kriterien. Zitat: Besonders schwere Unglücksfälle sind ungewöhnliche Ausnahmesituationen, heißt es etwa. Haha. Zudem müsse nicht abgewartet werden, bis der Schaden sich realisiert hat. Der Eintritt müsse lediglich unmittelbar bevorstehen. Das heißt, wer will, kann einen Schaden abwehren, den man irgendwie kommen sieht, den braucht man noch nicht mal näher zu begründen, und kann das Militär auf die Straße holen. Tolle Zustände, tolle Demokratie. Toller Abbau von weiteren Garantien dass das Militär niemals gegen das eigene Volk marschieren darf in Deutschland bisher. Ein Grundpfeiler des Konsens der Nachkriegszeit aufgrund der Erfahrungen des deutschen Faschismus. Das ist nun ausgehebelt. Den Richtern scheint selbst zu schwanen, das schreibt die Junge Welt auf ihrer Homeseite heute hier vom 18. August. Den Richtern scheint selbst zu schwanen, wie schwer der Geist zu zähmen ist, zu zähmen sein wird, den sie damit aus der Flasche ließen. So betonen sie, dass Gefahren für Menschen und Sachen, die aus oder von einer demonstrierenden Menschenmenge drohen, keinen besonders schweren Unglücksfall darstellen. Ein Hinweis, der wenig bewirken dürfte, wenn die Polizei eine katastrophendreuende Gefahrenprognose stellt. Beim G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm wurden linke Aktivisten zur terroristischen Vereinigung erklärt und von geheimen Munitionsdepots schwadroniert, mit denen der Gipfel in die Luft gejagt werden sollte. Natürlich alles Propagandalügen, um ordentlich den Knüppel aus dem Sack zu lassen und ordentlich Leute zu verhaften. Was man gerade so in Putins Russland so beklagt und angreift in unserer freien Presse, das praktiziert man längst in unseren Ländern, wenn es nötig ist, sogar doppelt und dreifach. So etwas dürfte womöglich katastrophisch genug sein, um die Bundeswehr in Marsch zu setzen. Das heißt, wenn die G8-Gipfelteilnehmer sich bedroht fühlen, können sie auch die Bundeswehr auf die Straße holen. Polizei reicht ihnen wohl nicht mehr. In einem Sondervotum wirft Richter Reinhard Geier seinen Kollegen vor, ihre Entscheidung habe im Ergebnis die Wirkung einer Verfassungsänderung. Die vagen Begriffsbestimmungen ließen etwa bei regierungskritischen Großdemonstrationen viel Spielraum für subjektive Einschätzungen. Im Schatten eines Arsenals militärischer Waffen kann freie Meinungsäußerung schwerlich gedeihen, so Richter Geier. Bundesverteidigungs- bzw. Kriegsminister Thomas de Maizière von der CDU will nun gemeinsam mit dem Innenministerium mögliche Konsequenzen gründlich prüfen, so heißt es. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP sieht hingegen keinen Handlungsbedarf. Der SPD-Innenpolitiker Michael Hartmann bedauerte, das Karlsruher Gericht lasse wegen seiner unpräzisen Vorgabe die Verantwortlichen hilflos zurück. Der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Paul Schäfer, kritisierte die Vermengung von Bundeswehr, Katastrophenschutz und Terrorismusabwehr unterlaufe das Grundgesetz. Zitat: Die heutige Plenarentscheidung des Bundesverfassungsgerichts stellt sich gegen den unmissverständlichen Wortlaut des Grundgesetzes und den eindeutigen Willen des historischen Verfassungsgebers. Das erklärte Wolfgang Neskowitsch, der ist Justiziar der Fraktion Die Linke, und Bundesrichter AD Peter Strutinski vom Bundesausschuss Friedensratschlag. Die erklärten das. Die Versuche, die Grenze zwischen Polizei- und Bundeswehreinsätzen zunehmend zu verwischen, würde nun zunehmen. Die Militarisierung des Lebens in der Bundesrepublik schreitet weiter voran, so Monty Schädel von der Deutschen Friedensgesellschaft. Berlin, auch Greenpeace fordert, Verkauf von E10-Benzin auszusetzen. Dürre in den USA und Ernteausfälle wirken sich aus. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Dirk Niebel von der FDP, will angesichts der rekordverdächtig hohen Getreidepreise auf dem Weltmarkt den Verkauf des Benzin-Ethanol-Gemischs E10 aussetzen. Greenpeace stimmt zu. Hierzu äußert sich Martin Hofstetter, der ist gelernter Landwirt und Agrarexperte bei Greenpeace. Der sagt zur Situation: Die feste Beimischungsquote führt dazu, dass unabhängig von der Situation an den Weltagrarmärkten eine bestimmte Menge in den Autos verbrannt wird. Das ist natürlich fatal, denn wenn es auf den Märkten knapp wird, wie im Augenblick, dürfen wir nicht Ethanol oder Pflanzenöle in Autos verbrennen. In diesem Fall müssen die Ausgangsprodukte bzw. die entsprechenden Ackerflächen für die Ernährung der Menschen zur Verfügung stehen. Deshalb ist die Forderung Niebels richtig. Es gibt nämlich bei diversen Getreidearten eine extreme Verknappung. Die Lagerbestände sind erheblich geschrumpft. Ursache sind die Trockenheit in den USA und Ernteausfälle in einigen anderen Ländern. Darauf muss jetzt reagiert werden. Eine Meldung zum Thema Spanien-Pleite. Madrid: Die faulen Kredite in den Büchern von Spaniens Banken haben im Juni ein neues Rekordhoch erreicht. Darlehen mit einem Gesamtwert von 164,36 Milliarden Euro waren ausfallgefährdet, wie die spanische Notenbank am gestrigen Freitag mitteilte. Das waren 9,42% aller Darlehen. Damit erreichte die faulen Kredite ihren höchsten Stand, seit der Wert 1962 erstmals erfasst wurde. Der vorhergehende Rekord stammte vom Februar 1994. Damals waren 9,15% ausfallgefährdet gewesen. Die spanischen Geldhäuser sind durch das Platzen einer Immobilienblase 2008 schwer angeschlagen. Im Juni hatten die Staaten der Eurozone grundsätzlich grünes Licht für Hilfen gegeben. Dann haben wir hier eine Meldung zum Thema Kapitalverkehr. Während alle Welt über die schwache Weltkonjunktur klagt, steigt der Rohölpreis wieder. Nimmt man den in London gehandelten Contract der Sorte Brent zum Maßstab, so hat der Anstieg seit Mitte Juni etwa 30% betragen. Das ist keine unbedeutende Angelegenheit. Sie wirkt sich nicht nur in höheren Preisen für Diesel und Benzin an den Tankstellen aus, sondern überall, wo in Produktion und Transport aus Öl gewonnene energetische Stoffe eingesetzt werden. Der hohe Ölpreis ist ein Kostenfaktor für Konsumenten und Produzenten. Er reduziert Absatz, Gewinne und Investitionen. Umgekehrt ist der Ölpreis im Allgemeinen vom Konjunkturverlauf abhängig. Bei gut laufender Weltkonjunktur wächst die Nachfrage nach Erdöl und der Preis steigt. Umgekehrt sinkt im Regelfall der Rohölpreis, wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt oder schlechter läuft als erwartet. Das ist gerade der Fall. Nachdem die staatlichen Konjunkturförderungsprogramme in Europa, in den USA und China ausgelaufen sind, kommt die für die Wirtschaftskrise typische fehlende Nachfrage wieder zur Geltung. In allen Wirtschaftsregionen sinken die Wachstumsraten. Europa befindet sich bereits in der Rezession. London. Julian Assange muss sich auf langes Exil in der Vertretung Ecuadors in London einrichten. Norman Page, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, ist Professor für Völkerrecht in Hamburg. Der äußert sich zum Thema WikiLeaks. WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat sich in London in die äquatorianische Botschaft gerettet, um eine Ausweisung nach Schweden und anschließend möglicherweise in die USA zuvorzukommen. Muss er über Jahre hinaus dort bleiben, um nicht verhaftet zu werden? Hierzu sagt der ehemalige Bundestagsabgeordnete und Professor für Völkerrecht Page: Das hängt im Wesentlichen davon ab, ob und wann ihn die britische Regierung ausreisen lässt. Es gibt in der Geschichte der Diplomatie ähnliche Fälle. Der ungarische Kardinal Jozsef Micsenyi zum Beispiel hat 15 Jahre in der US-Botschaft in Budapest verbracht. Großbritannien hatte gedroht, die Botschaft zu stürmen, um Assange zu verhaften. Wie kommt die Regierung dazu, so leichtfertig diplomatische Spielregeln in Frage zu stellen? Antwort Page: Sie hat offensichtlich schnell eingesehen, dass sie mit dieser ungewöhnlichen Äußerung zu weit gegangen ist. Ich vermute, dass diese Entgleisung dem Druck der USA geschuldet ist, die Assange mit dem Umweg über Schweden vor Gericht stellen wollen. Eine solche Drohung ist völlig unakzeptabel. Sie widerspricht sowohl dem Völker- als auch dem Diplomatenrecht. Theaterdonner also? Antwort: Auf jeden Fall. Botschaften anderer Staaten sind absolut tabu für Sicherheitsorgane und andere Behörden des Gastlandes. Den USA würde man aber doch zutrauen, sich hemdsärmlich über internationales Recht hinwegzusetzen. Antwort: Nicht, was die offene Verletzung diplomatischer Regeln angeht. Wenn sie die missachten, würden sie einen Sturm der Empörung aller Gesandtschaften und Botschaften auf sich ziehen. Denn das wäre nicht nur eine Aggression gegen einen einzelnen Staat, sondern zugleich gegen das Völkerrecht, das von allen UN-Staaten geschützt wird. Die USA haben zwar keine Hemmungen, Menschen zu entführen, sie kidnappten zum Beispiel 1989 den ehemaligen Präsidenten von Panama, Manuel Noriega, und ein Jahr später den mexikanischen Arzt Dr. Machain. Das Eindringen in eine Botschaft wäre aber auch für die USA ein ausgesprochen heikles Unternehmen. Welche Möglichkeiten gibt es für Assange? Kann man ihn aus der Botschaft herausschmuggeln? Antwort: Das würden die Briten bestimmt zu verhindern wissen. Er kann die Botschaft zwar verlassen, aber nur in einem ihrer Dienstfahrzeuge in Begleitung eines Diplomaten. Wenn er aussteigen würde, um nur einen Kaffee zu trinken, könnte er sofort festgenommen werden. Der Botschafter könnte ihn zwar im Auto zum Flughafen bringen, er könnte dort aber nicht aussteigen, ohne dass zuvor die Handschellen klicken. Weitere Frage: Assange Lebensraum wird also auf unbestimmte Zeit auf die Botschaft begrenzt bleiben. Antwort: Auf deren Gelände kann er sich frei bewegen. Er kann dort Journalisten und Besucher empfangen, soweit ihm die äquatorianische Botschaft das zugesteht. So unkomfortabel wird sein Leben also nicht sein. Das Gebäude ist kein Asylbewerberheim. Und gesetzt der Fall, er muss wegen eines Notfalls ins Krankenhaus? Antwort: Das könnte allerdings brenzlig werden. Wahrscheinlich würde die britische Polizei die Gelegenheit zu einem Zugriff nützen. Wenn er krank wird, würde man wohl zunächst Ärzte zur Botschaft schicken. Kommen wir zum Inhalt dieses ganzen Rummels. Die Frage lautet: Er ist in Schweden wegen sexueller Belästigung und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Nach meinem Eindruck mit recht dünnen Beweisen. Assange fürchtet nun, dass Schweden ihn an die USA ausliefern könnte, wo ihm wegen der Veröffentlichung tausender geheimer E-Mails die Todesstrafe droht. Könnte es soweit kommen? Antwort: Wäre es Griechenland, würde ich sagen, die Souveränität dieses Staates ist so durchlöchert, dass die USA jede Möglichkeit hätten, eine Auslieferung durchzusetzen. Wie es um die politische Souveränität Schwedens zurzeit steht, kann ich nicht sagen. Es gibt jedenfalls keine völkerrechtliche Verpflichtung dazu, einem solchen Ersuchen nachzugehen. Ihre Prognose bitte, wie geht es weiter? Professor Page äußert sich zu dieser Frage: Assange musste sich wohl auf einen längeren Aufenthalt in der Botschaft einrichten. Er muss dort bleiben. Irgendwann wird es eine diplomatische Lösung geben. Entweder bewegen sich die USA oder Schweden sicher zu, dass er nicht ausgeliefert wird. Das Interview "Botschaften anderer Staaten sind tabu" mit Norman Page, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, Professor für Völkerrecht in Hamburg, führte Peter Wolter für die Tageszeitung Junge Welt am heutigen Samstag, dem 18. August 2012. Berlin, Terrorspur an der Jogginghose. Bei der Aufklärung des Mordes an der 2007 in Heilbronn erschossenen Polizistin Michelle Kiesewetter sind Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt einen wichtigen Schritt vorangekommen. Auf einer Jogginghose, die im letzten Versteck der rechtsextremistischen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in Zwickau sichergestellt worden war, wiesen Kriminaltechniker Blutspuren nach, die durch einen DNA-Vergleich eindeutig Kiesewetter zugeordnet wurden. In den Taschen des Kleidungsstücks fanden sich zudem zwei gebrauchte Taschentücher, die mit DNA-Fragmenten des NSU-Terroristen Uwe Mundlos behaftet waren. Im November hatte Mundlos nach einem Banküberfall in Eisenach seinen Komplizen Uwe Böhnhardt und sich selbst in einem Wohnmobil erschossen. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Dann kommt im Spiegel dieser Woche ein längerer Artikel zum Thema Arbeitsmarkt, zum Thema Spanier am Friesenspieß, so heißt das. Die deutsche Provinz versucht, junge Menschen aus den EU-Krisenstaaten anzulocken, doch die Südeuropäer zieht es nach Berlin, obwohl es dort kaum Jobs gibt. 15 junge Männer und Frauen aus Murcia und Albacete absolvierten im Mai Schnupperpraktika in Unternehmen und erfuhren nebenbei, wie man im Norden Deutschlands seine Freizeit gestaltet. Gemeinsam mit Unternehmern und Kommunalpolitikern machten sie Radtouren zwischen Sögel und Haselünne. Dann besuchten sie einen Wettkampf im Traktorpulling auf einem Acker in Harpendorf. Traktorziehen. Die Gastgeber mühten sich, den jungen Südeuropäern zu gefallen. Schließlich wollte man sie überzeugen, eine Berufsausbildung im Emsland oder in Ostfriesland zu beginnen. In der Region entlang der Friesenspieß genannten Autobahn A31 wächst die Wirtschaft seit Jahren. Metallverarbeitende Betriebe und Bauunternehmen haben viele Aufträge und Firmen brauchen neue Leute. Weil wir hier nicht genügend Personal finden, wollen wir nun junge Spanier oder Portugiesen für ein Arbeitsleben in unseren Regionen begeistern. Das sagt Dirk Lürsen, des Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Wachstumsregion Ems-Achse. Lürsen begann in Murcia und Albacete zu suchen. Dort ist fast jeder Dritte arbeitslos. Auch andere deutsche Regionen werben in diesen Tagen um junge Menschen aus EU-Krisenstaaten. Firmen suchen Ingenieure und andere Akademiker, außerdem Maurer, Elektriker, Schweißer, Pflegekräfte. Eigentlich gieren fast alle Branchen und vor allem die Mittelständler nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden, resümiert Norbert Czerwinski, Personalentwickler in Mannheim. Wenn nicht gegengesteuert wird, könnten der Rhein-Neckar-Region bis Ende 2013 etwa 35.000 Fachkräfte fehlen. Auch in Boomstädten wie Villingen, Schwenningen oder Schwäbisch Hall sind Arbeitskräfte aus dem Süden gefragt. Leider sind das Orte, von denen in Spanien und Portugal allenfalls Erdkundelehrer mal etwas gehört haben. Deutsche Wirtschaftsvertreter und Politiker sprachen daher in Schulen und Universitäten in Barcelona und Porto vor, luden Journalisten aus Portugal zu Recherchereisen in unbekannte Regionen des Jobwunderlandes und schalteten Anzeigen in griechischen Zeitungen, um Werbung für die Provinz zu machen. Die Arbeitgebervereinigung BDA, Bund Deutscher Arbeitgeber, ließ sogar einen Leitfaden für Unternehmer zum Thema Willkommenskultur drucken. Kommunen überlegten sich Wege, wie sich die Neuankömmlinge aus dem Süden integrieren ließen. Frau Kuschmann, eine Führerin unserer Region, wird heute... Ein paar Zahlen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der in Deutschland beschäftigten Spanier, Griechen, Portugiesen und Italiener im Mai zwar um etwa 28.000, das sind 6,5%, auf eine knappe halbe Million. Die Zahl der in Deutschland arbeitenden Osteuropäer, die seit 2011 uneingeschränkt Jobs in der EU annehmen können, dagegen um 94.000, das sind 36%. DAX-Firmen wie BASF, Deutsche Bank, Bayer, Lufthansa und die Daimler AG teilten übereinstimmend mit, dass sie gegenüber dem Vorjahr nicht auffallend mehr Bewerbungen aus Südeuropa bekommen hätten. Nur nach Berlin ziehe es deutlich mehr Südeuropäer, sagt ZAV-Direktorin Monika Farnhagen. Dummerweise gäbe es in der Hauptstadt aber viel weniger Jobs als in der Provinz. Dann sagt ein seit langem in Deutschland lebender Spanier, wenn man Spanier anlocken will, dann darf man nicht nur über Verdienstmöglichkeiten und krisensichere Jobs reden. Das sagt ein Herr Miguel Ángel Erce, der ist Vorsitzender des Spanischen Kulturvereins Mannheim. Spanier hätten einen ganz anderen Takt als die Deutschen. Der Abend beginne erst um 21 Uhr. Wenn danach nichts mehr geboten werde, sei das für viele seiner Landsleute problematisch, sagt Erce. Werfen wir einen Blick auf die Homepage verschiedener Tageszeitungen bzw. Magazine. Hier haben wir die Spiegel-Homepage vom heutigen Samstag. Schutz vor Taliban. ISAF-Soldaten müssen geladene Waffen tragen. Der Feind tarnt sich immer öfter als Freund. Jetzt reagiert die NATO. Alle in Afghanistan stationierten ausländischen Soldaten sollen künftig stets eine geladene Waffe tragen. Zudem sollen sogenannte Schutzengel über die ISAF-Soldaten wachen. Haha, seit wann tragen denn Soldaten, die in einem fremden Land stationiert sind, keine geladenen Waffen bei sich? Das ist doch wirklich eine unglaubliche Dummheit, so etwas zuzulassen. Keine geladenen Waffen. Apple knackt die 600 Milliarden Dollar Marke. Apple ist so wertvoll wie nie zuvor. Das meldet der Spiegel. Am Ende der Börsenwoche in New York stand die Aktie bei 648,11 Dollar. Dabei hatte der Konzern vor kurzem noch die Erwartungen der Experten enttäuscht und so weiter und so weiter. Bürgermeister in Spanien hungern gegen den Sparkurs. Es ist ein Akt der Verzweiflung. Ángel Vadillo, Bürgermeister einer spanischen Kleinstadt, ist seit 2 Monaten im Hungerstreik. Er protestiert so gegen den Sparkurs der Regierung, direkt vor dem Büro des zuständigen Ministers. Seit dem 10. April, seit über 4 Monaten schon, kampiert Angel Vadillo in einem alten Transporter vor den Toren des spanischen Industrieministeriums. Und seit über 2 Monaten nimmt er keine feste Nahrung mehr zu sich. Das Bild seiner 1,5-jährigen Enkelin schmückt die ansonsten nackten Wände des Lieferwagens. Eine dünne Matratze, ein volles Bücherregal, ein Laptop und ein Handy. Über mehr Einrichtung verfügt der 48-jährige Mann nicht. Die Akkus beider Geräte werden mit Sonnenenergie gespeist. Angel Vadillo ist Bürgermeister der 5.500 Seelen fassenden Gemeinde Alburquerque in Extremadura im Westen Spaniens. Schon seit knapp 2 Jahrzehnten setzt man hier auf Sonnenenergie. 5 neue Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 250 Megawatt waren geplant. Mit einem einzigen Federstrich des Ministers gingen diese Projekte für Albuquerque verloren. Das bedeutet, dass wir etwa 850 neue Arbeitsplätze verlieren, erklärt Angel Vadillo. In ganz Spanien, so wird geschätzt, kostet die Maßnahme 10.000 neue Arbeitsplätze. Angel Vadillo möchte den Minister dazu bewegen, sich zumindest an den Verhandlungstisch zu setzen. Zunächst legte er die über 600 Kilometer, die seine Heimatgemeinde von Madrid trennt, zu Fuß zurück. Als man ihn im Industrieministerium nicht empfangen wollte, installierte er sich vor dessen Toren. Als auch das nichts nutzte, trat er in den Hungerstreik. Das war am 11. Juni. Mittlerweile ist der Mann sichtlich abgemagert, aber an Kampfgeist mangelt es ihm nicht. Ich trinke täglich 8 Liter Honigwasser, das hält den Geist wach, sagt er. Täglich kommt auch eine Ambulanz vorbei, um seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Der ist kritisch, meint einer der Sanitäter. Trotzdem will Vadillo weitermachen. Und so ist der Bürgermeister einer kleinen Provinzgemeinde zu einem Symbol geworden für die verzweifelte Entschlossenheit, mit der die Spanier gegen Folgen von Wirtschaftskrise und Sparkurs kämpfen. Die PP, regierte Regierung, reagiert mit was? Mit Arroganz. Mit der Arroganz desjenigen, der am Drücker sitzt. Nachdem der Lokalpolitiker seinen Hungerstreik öffentlich gemacht hatte, empfing ihn Industrieminister Soria. Unser Treffen war mehr als ein Monolog, erinnerte sich Vadillo. Ich habe meine Standpunkte erklärt und der Minister hat kein Wort gesagt, außer, dass ich meine Haltung nochmal überdenken solle. Vadillo glaubt, dass die Regierung die Wirtschaftskrise nur als Vorwand nutzt, um ihre konservative Politik durchzusetzen. Meine Damen und Herren, und hier endet unser heutiger Katastrophenblock im Niemandsland. Andererseits sagst du zu Recht,

Die 1973 gegründete Band hatte zunächst mit wenig Erfolg englischsprachige Country-Musik gemacht. 1979 nahm sie mit dem genannten Titel Take It Easy Altes Haus am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil und landete auf dem zweiten Platz. Zu ihren Klassikern gehörte die Erkennungsmelodie der Krimireihe Großstadtrevier. Wie die Band auf ihrer Internetseite mitteilte, erlag Lucius B. Reichling am Dienstag im Alter von 65 Jahren den Folgen einer Lungenentzündung und einer zu spät erkannten Krebserkrankung. Natürlich bringen wir jetzt ein Lied der Gruppe. Wieder mal zu spät. Truckstop. Schon seit langem, ich kam nie an zur rechten Zeit. Als ich zur Welt kam, war mein Vater schon verschwunden. Er war das lange Warten endlich leid. Am ersten Schultag kam ich an zur Pause, zur Abschlussprüfung erst am nächsten Tag. Mein erster Job, der dauerte 2 Wochen. Ich dachte erst, dass mich der Chef nicht mag. Ich bin schon wieder mal zu spät. Ich glaub, ich lass es lieber sein. Für mich ist hier nichts mehr zu tun. Es ist zu spät, ich seh es endlich ein. Ich seh es ein. Passiert mir auch bei Frauen, ich komme erst immer viel zu spät. Ich wundere mich, warum sie nur so kühl ist. Doch ein anderer hat ihr längst den Kopf verdreht. Ich bin schon wieder mal zu spät. Ich glaube, ich lass es lieber sein. Für mich ist hier nichts mehr zu tun. Es ist zu spät, ich sehe es endlich ein. Ich sehe es ein. Ich hab geträumt, ich komme in die Hölle. Ich spitze im Bett und wälz mich hin und her. Doch Lucifer verwirrte mir den Eintritt. Du bist zu spät, mein Sohn, wir brauchen dich nicht mehr. Ich bin schon wieder mal zu spät. Ich glaub, ich lass es lieber sein. Für mich ist hier nichts mehr zu tun. Es ist zu spät, ich seh es endlich ein. Ich seh es ein, ich bin schon wieder mal zu spät. Ich glaub, ich lass es lieber sein. Für mich ist hier nichts mehr zu tun. Es ist zu spät, ich seh es endlich ein. Ich seh es ein. Country, Westernmusik, deutscher Prägung. Der bekannte Country-Sänger Lucius B. Reichling ist tot. desto mehr Wasser höre ich den Kalk. Desto mehr Wasser höre ich den Kalk. Schau ich dich an. Schau ich dich an. Gibst du mehr Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mehr Wasser, rühr ich den Kalk. Schau ich dich an. Schau ich dich an. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Der Mann weint. Ein Junge weint nicht. Erst der Mann soll weinen, wenn er um sich blickt und die immer noch ihn liebende Gefährtin ihm Mut zu machen spricht. Das ist dein Werk. Der Mann weint. Lenin im Winter. Die Revolution. Die Schneevolution. Die Teevolution. Der Schnee. Der Tee. Die Rehe. Heute Antisemitin war heut gern a Jidin. Das Samkind, schaut's mir an, Nazi haben uns nix getan. Demokratie. Unsere Ansichten gehen als Freunde auseinander. Graues Gedicht. Grau. Grau wie grau. Alles ein bisschen grau, nur grau, alles nur grau, nicht nur, sondern grau, grau in grau, in grau, in grau und gar nicht traurig. Liegendes Gedicht. Hier liegt, es hat sich hingelegt. Es hat von selbst sich hingelegt, ein liegendes Gedicht. Oder es ist hingelegt worden. Jemand hat es hingelegt und zugedeckt. Da liegt schön brav. Ein Dichter vielleicht. Gelegtes Gedicht. Hier liegt ein gelegtes Gedicht. Darüber brütet ein Dichter vielleicht, vielleicht noch lange. Urteil. Die Gedichte dieses Mannes sind unbrauchbar. Zunächst rieb ich eines in meine Glatze, vergeblich. Es förderte nicht meinen Haarwuchs. Daraufhin betupfte ich mit einem meine Pickel. Diese erreichten binnen 2 Tagen die Größe mittlerer Kartoffeln. Die Ärzte staunten. Daraufhin schlug ich 2 in die Pfanne. Etwas misstrauisch aß ich nicht selber. Daran starb mein Hund. Daraufhin benützte ich eines als Schutzmittel. Dafür zahlte ich die Abtreibung. Daraufhin klemmte ich eines ins Auge und betrat einen besseren Club. Der Portier stellte mir ein Bein, das ich hinschlug. Daraufhin fällte ich obiges Urteil. Nasses Gedicht. Das Schwimmen hat mir immer sehr geschadet. Ich habe niemals gern in Meer, See, Teich gebadet. Ich fühlte nie des Schwimmers Todeslust, hab immer stracks zurück zum Strand gemusst. Mein Abscheu gilt auch fließendem Gewässer. Celan rannte der Seine ins scharfe Messer. Die Karpfen blöde aus der Donau äugen. Von Hallenbädern lass ich mich nicht säugen. Bei jedem Atemzug drängt sich ein Wasserguss in meinem Mund, bis ich ersticken muss. Ich lieber halte mich an Trockenholz, fern von des Haies und Torpedos Stolz. Auch Badehosen trug ich nur mit Scham, weil drin mein Genital nur wenig Raum einnahm. Thank you. Filmtipp im Niemandsland. Ja, ja, ich weiß, Ridley Scott ist nicht jedermanns Sache. Er ist total kommerziell, gut, aber er ist auch ein Meister der Leinwandillusion. Prometheus von Ridley Scott. Soeben in den Kinos erschienen mit Nomi Rapace, Michael Fassbinder und Charlize Theron. Kurz ein paar Worte zum Inhalt. Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung von Dr. Elizabeth Shaw, gespielt von Nomi Rapace, und dem Androiden David, Michael oder Michael Fassbinder, sollen im Auftrag des Konzernchefs Peter Weyland, gespielt von Guy Pearce, der Herkunft geheimnisvoller Artefakte nachspüren, die vermutlich außerirdischen Ursprungs sind. Die Mission, die von Meredith Vickers, Charlize Theron, organisiert und überwacht wird, führt das Team und die Crew von Captain Yannick, Idris Elba, an den Rand des Universums und in eine Welt jenseits der Vorstellungskraft. Was sie schließlich finden, ist nicht nur die mögliche Wiege der Menschheit, sondern auch der wahrscheinliche Untergang der menschlichen Rasse. Der Film ist ein Hammer, alles was die visuellen Inszenierungen anbelangt. Ich habe ihn in 3D gesehen, in einem Großraumkino, und ich muss sagen, ich habe die Reise in das ferne Universum sehr genossen. Der Film ist spannend, gut gemacht und wie gesagt, eine Augenweide. Wo man Abstriche machen muss, ist natürlich die Handlung und das Drehbuch. Da gibt es einiges zu bemängeln an Ungereimtheiten, die sich da einschleichen. Aber ich will den Film nicht miese machen. Ich lobe ihn an erster Stelle und kann jedem Science-Fiction-Film diesen Film absolut empfehlen. Ein Muss für alle Science-Fiction-Fans. Prometheus von Ridley Scott. Prometheus. Du lächelst. Das gibt's doch mal nicht. Ich glaube, sie wollen, dass wir sie finden. Dies sind Bilder von archäologischen Ausgrabungen auf der ganzen Welt. Antike Zivilisationen, zwischen denen es keinen Kontakt gab. Und doch taucht überall das gleiche Piktogramm auf. Mesopotamien, Azteken, Höhlenmalereien aus Frankreich. Das ist eine Sternkarte. Nein, keine Karte. Eine Einladung. Prometheus ist gelandet. Wie weit würden Sie gehen, um Ihre Antworten zu bekommen? Was wären Sie bereit zu tun? Prometheus, seht ihr das? Großer Gott. Die hatten recht. Was ist das? Da war gerade ein Ping. Was für ein Ping? Ein Kilometer westlich von euch. Bewegen sich die Dinger? Das Ding ist von innen geöffnet worden. Ich stehe jetzt in meinem Anzug, Was zum Teufel ist da unten los? Bringt sie um! Hört ihr mich? Wenn sie es nicht aufhalten! Gibt's kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Thank you. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Ja, tschüss, bis nächste Woche. Das war's für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Wochenende. Agur, yo, halten Sie die Ohren steif. Tschüss.